Ich schau vom Herkules herab, schau auf die Berge, Täler, Felder. Und durch den lauen Sommerwind zieht der Duft der grünen Wälder. Ich seh das Schloss Wilhelmshöhe und die Fulda fließt ruhig durchs Tal. Und bei diesem traumhaften Anblick werd ich echt ein wenig sentimental. Hier ist meine Heimat, genau hier, hier gehör ich hin. Bis ans Ende meiner Tage, nur nach dir steht mir der Sinn. Ich fühl genau wie du, spüre deine Freuden und deinen Schmerz. Du bist ein Teil von mir, ein Stück von meinem, ein Stück von meinem Herz. Ich sitz am Lenzer Strand und die Wellen rauschen sanft dahin. Und ich schaue hoch zum Himmel und seh die Vögel in den Wolken ziehen. Vergessen sind all meine Sorgen und meine Gedanken lasse ich völlig frei. Denn hier, hier fühle ich mich geborgen. Hier darf ich, wie ich bin, immer noch sein. Hier ist meine Heimat, genau hier, hier gehör ich hin. Bis ans Ende meiner Tage, nur nach dir steht mir der Sinn. Ich fühl genau wie du, spüre deine Freuden und deinen Schmerz. Du bist ein Teil von mir, ein Stück von meinem, ein Stück von meinem Herz. Ich stehe mitten in Berlin, genau vom Brandenburger Tor. Und ich denk zurück an jenen Tag, als ich auch an diese Stadt mein Herz verlor. Als über 10.000 Kameraden die Straßen füllten und ohne Worte marschiert. Und das Ziel Rems war, dass er einpackt und seine Bilder nicht weiter in Deutschland verführt. Hier ist meine Heimat, genau hier, hier gehör ich hin. Wenn Betrug zur Wahrheit wird, dann macht das Kämpfen doch wieder einen Sinn. Ich gebe alles, was ich hab, nur für dich. Ich liebe dich abgöttisch, ja, mein Deutschland, ich mein dich. Und in Dresden, Sirenenholken, der Bombenangriff damals in der Nacht hat in weniger als nur 3 Tagen die Stadt zerstört und eine 250.000 zu Toten gemacht. Eine Stadt, sie trauert noch heute. Das Warum musste man etwas kaschieren. Doch die Geschichte, ihr hohen Leute, lässt sich nicht so einfach umoperieren. Hier ist meine Heimat, genau hier, hier gehör ich hin. Und ich spüre dir zu dienen, das ist mein Lebensinhalt, mein Lebenssinn. Ich würde alles für dich geben, wär mein Leben dafür auch der Preis. Auch dann würde es sich lohnen. Ich lieb dich innig, ich lieb dich heiß. Wenn du dieses Gefühl noch spüren kannst, wenn es noch lodert tief in dir, wenn das Wort Heimat noch was für dich bedeutet, dann bist du genau richtig hier. Deutsche Tugenden und deutsche Bräuche, einfach deutsch sein, stolz und fest. Und egal, wer und was da kommen mag, du dich niemals entwurzeln lässt. Denn hier ist meine Heimat, genau hier, hier gehör ich hin. Und ich spüre dir zu dienen, das ist mein Lebensinhalt, mein Lebenssinn. Ich würde alles für dich geben, wär mein Leben dafür auch der Preis. Auch dann würde es sich lohnen. Ich lieb dich innig, ich lieb dich heiß.